euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, geht bei Nacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Ein zu erpressen. Ich singe, bis